Er wartete ein wenig und beschloss, in das nächste Zimmer weiterzugehen. Alle Zimmer waren klein und niedrig. Eine quälende Ungeduld zog ihn immer weiter und weiter. Niemand beachtete ihn. Im zweiten Zimmer saßen und schrieben einige Schreiber, die vielleicht nur ein wenig besser gekleidet waren als er, dem Äußeren nach komische Menschen. Er wandte sich an einen von ihnen. »Was willst du?« Er zeigte die Vorladung. »Sie sind Student?« fragte der Schreiber, nachdem er einen Blick auf die Vorladung geworfen hatte. »Ja, ich bin gewesener Student.« Der Schreiber blickte ihn ohne jegliche Neugier an. Er war ein besonders zerzauster Mensch mit einem unbeweglichen Ausdruck im Blick. »Von diesem erfahre ich nichts. Dem ist alles gleichgültig«, dachte Raskolnikow. »Gehen Sie dorthin, zum Schriftführer«, sagte der Schreiber und wies mit dem Finger auf das allerletzte Zimmer. Er trat in dieses Zimmer, das vierte in der Reihe. Das war eng und vollgestopft mit Menschen, die ein wenig besser gekleidet waren als die in den ersten Zimmern. Unter den Besuchern waren auch zwei Damen. Die eine in Trauer, ärmlich gekleidet, saß an einem Tisch dem Schriftführer gegenüber und schrieb etwas nach dessen Diktat. Die andere Dame, eine sehr dicke, purpurrote, stattliche Frau, mit Flecken im Gesicht, sehr auffallend gekleidet, mit einer Brosche von der Größe einer kleinen Untertasse, stand seitwärts und schien auf etwas zu warten. Raskolnikow schob dem Schriftführer seine Vorladung zu. Dieser besah sie flüchtig, sagte »Warten Sie« und fuhr fort, sich mit der Dame in Trauer zu beschäftigen. Raskolnikow atmete erleichtert auf. »Es ist sicher nicht das«, sagte er sich. Allmählich begann er Mut zu fassen. Er sprach sich auch selbst mit aller Kraft zu, sich zusammenzunehmen und besonnen zu sein. »Irgendeine Dummheit, irgendeine geringfügige Unvorsichtigkeit und ich kann mich verraten.« »Hm, schade, dass hier keine frische Luft ist«, dachte er weiter. »Diese Schwüle, der Kopf dreht sich und der Verstand auch.« Er fühlte in seinem ganzen Körper ein furchtbares Durcheinander und fürchtete auch, sich nicht beherrschen zu können. Nun versuchte er, sich an etwas anzuklammern und an irgendetwas vollkommen Nebensächliches zu denken, aber das wollte ihm absolut nicht gelingen.